Abschnitt 1 von Andersens Märchen, Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plankett. Andersens Märchen, Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Der Stein des Weisen, Teil 1. Du kennst doch die Geschichte von Holger Danske. Wir wollen sie dir auch nicht erzählen, sondern nur fragen, ob du dich erinnerst, dass Holger Danske das große Indien östlich an der Weltende gewann, bis an den Baum, welcher der Baum der Sonne genannt wird, wie Christian Pedersen sagt. Kennst du Christian Pedersen? Es macht nichts, wenn du ihn nicht kennst. Holger Danske verlieh dem Priester John Macht und Würde über Indien. Kennst du den Priester John? Nein? Es ist auch einerlei, ob du ihn kennst, denn er kommt in dieser Geschichte nicht vor. Du sollst hier von dem Baum der Sonne in Indien östlich an der Weltende hören, wie die Leute es damals verstanden, die noch keine Geographie gelernt hatten, wie wir heutzutage. Aber das ist auch einerlei. Der Baum der Sonne war ein prächtiger Baum, wie wir noch keinen gesehen haben, und du auch keinen zu sehen bekommen wirst. Die Krone erstreckte sich mehrere Meilen im Umkreis. Sie war eigentlich ein ganzer Wald. Jeder ihrer kleinsten Zweige war wieder ein Baum. Es waren Palmen, Buchen, Pinien, Platanen, ja, alle Baumarten, die man rings in der Welt finden konnte, schossen hier wie kleine Zweige aus den großen Zweigen hervor. Und diese glichen mit ihren Krümmungen und Auswüchsen Tälern und Höhen. Sie waren mit einem samtweichen Grün bekleidet und mit Blüten übersät. Jeder Zweig glich einer blumigen Wiese oder einem lieblichen Garten. Die Sonne strahlte in vollem Glanze herab. Es war ja der Baum der Sonne. Und die Vögel aus aller Weltende versammelten sich hier. Aus den fernen Wäldern Amerikas, aus den Rosengärten von Damaskus, und aus den Waldwildnissen des inneren Afrika, wo Elefanten und Löwen sich einbilden, allein zu regieren. Die Eisvögel, Störche und Schwalben kamen natürlich auch. Aber die Vögel waren nicht die einzigen lebenden Geschöpfe, die hierher kamen. Hirsche, Eichhörnchen, Antilopen und hunderte anderer Tiere, durch Schnelligkeit und Schönheit ausgezeichnet, waren hier zu Hause. Ein großer, duftender Garten war ja die Krone des Baumes, und inmitten, wo die allerstärksten Zweige sich wie grüne Berge erstreckten, lag ein Schloss aus Kristall mit Aussicht über alle Länder der Welt. Jeder Turm erhob sich wie eine Lilie. Man konnte in dem Stängel heraufsteigen, denn dort war eine Treppe. Nun wirst du verstehen können, dass man auf die Blätter hinaustreten konnte, die Altanen glichen, und ganz oben in der Blüte war ein runder, glänzender Festsaal, der kein anderes Dach als den blauen Himmel mit Sonne und Sternen hatte. Ebenso schön, nur in anderer Weise, war es in den unteren weiten Sälen des Schlosses. Rings an den Wänden spiegelte sich die ganze Welt ab. Man konnte alles sehen, was in ihr geschah, so dass man keine Zeitungen zu lesen brauchte. Und die gab es hier auch gar nicht. Alles war in lebenden Bildern zu sehen, hätte man es nur sehen wollen oder sehen mögen. Aber zu viel ist zu viel, selbst für den weisesten Mann. Und hier wohnte der weiseste Mann. Sein Name ist so schwer auszusprechen, dass du es nicht kannst, und deshalb brauchst du ihn auch nicht zu kennen. Er wusste alles, was ein Mensch wissen kann und jemals wissen wird. Er kannte jede Erfindung, die gemacht war und gemacht werden sollte, aber auch nicht mehr, denn alles hat seine Grenze. Der weise König Salomo war nur halb so klug und war doch sehr klug. Der weise Mann herrschte über die Naturkräfte, über mächtige Geister. Ja, der Tod selbst musste ihm jeden Morgen Nachricht bringen und die Liste derjenigen vorlegen, die an dem Tage sterben sollten. Aber auch der König Salomo musste sterben, und das war der Gedanke, welcher den Forschergeist, den mächtigen Herrn im Schlosse des Sonnenbaums, mit mächtiger Unruhe erfüllte. Auch er sollte einst sterben. Wie hoch er auch in der Weisheit über den Menschen stand, das wusste er. Seine Kinder sollten sterben, Wie die Blätter des Waldes sollten sie niedersinken und Staub werden. Er sah die Menschengeschlechter wie das Laub der Bäume vergehen und neue an ihre Stelle treten. Aber die Blätter, die niederfielen, wuchsen niemals wieder. Sie wurden zu Staub, zu anderen Pflanzenteilen. Was geschah mit den Menschen, wenn der Engel des Todes kam? Was war der Tod? Der Körper löste sich auf und die Seele? Ja, was war mit ihr? Wo blieb sie? Wohin ging sie? Zum ewigen Leben, sagte tröstend die Religion. Aber wie war der Übergang? Wie lebt man? Wo lebt man? In dem Himmel, sagten die Frommen. Aufwärts gehen wir. Aufwärts, wiederholte der Weise und sah gegen die Sonne und die Sterne. Aufwärts. Und er sah aus der Kugelgestalt der Erde, dass oben und unten ein und dasselbe ist, je nach dem Ort, den man auf der schwebenden Kugel einnimmt. Und stieg er so hoch, wie die höchsten Berge der Erde ihre Gipfel erheben, so wurde die Luft, die wir klar und durchsichtig den reinen Himmel nennen, zur kohlenschwarzen Finsternis gleich einem angespannten Tuch, und die Sonne glühte ohne Strahlen, und unsere Erde lag in einem orangegelbenen Nebel eingehüllt. Begrenzt ist das leibliche Auge, begrenzt auch das geistige Auge. Wie gering ist unser Wissen! Selbst der Weiseste weiß nur wenig von dem, was uns das Wichtigste erscheint. In der Geheimkammer des Schlosses lag der größte irdische Schatz, das Buch der Wahrheit. Er las es Blatt für Blatt. Es ist ein Buch, in welchem jeder Mensch lesen kann, aber nur stückweise. Die Schrift zittert vor manchem Auge, so dass es die Worte nicht zu entziffern vermag. Auf einigen Blättern ist die Schrift so blass und undeutlich, dass man dort nur ein leeres Blatt sieht. Je weiser man ist, desto mehr kann man lesen, und der Weiseste liest das meiste. Er wusste dazu, das Licht der Sterne, der Sonne, verborgener Kräfte und der Geister zu sammeln, und bei diesem verstärkten Schein trat auf den Blättern mehr der Schrift hervor. Aber bei dem Abschnitt des Buches mit der Überschrift »Das Leben nach dem Tode« war nicht einmal ein Tipfelchen zu sehen. Das betrübte ihn. Sollte er hier auf der Erde nicht ein Licht finden können, wodurch ihm sichtbar wurde, was in dem Buche der Wahrheit stand? Wie der weise König Salomo verstand er die Sprache der Tiere. Er lauschte ihrem Gesange und ihren Gesprächen, aber er erfuhr von ihnen über jene Frage nichts Neues. Er entdeckte die Kräfte der Pflanzen und Metalle, Kräfte, um Krankheiten zu vertreiben, den Tod zu vertreiben, aber nicht ihn aus der Welt zu schaffen. In allem, was erschaffen war und er erreichen konnte, suchte er, das Licht zu finden, das die Gewissheit eines ewigen Lebens zu beleuchten vermöchte. Aber er fand es nicht. Das Buch der Wahrheit lag wie mit unbeschriebenen Blättern vor ihm. Das Christentum zeigte ihm in der Bibel die Worte der Vertröstung auf ein ewiges Leben, aber er wollte es in seinem Buche lesen, und dort sah er nichts. 5 Kinder hatte er, 4 Söhne, so wohl unterrichtet, wie der weiseste Vater seine Kinder unterrichten kann, und eine Tochter, schön, sanft und klug, aber blind. Doch das schien für sie kein Mangel zu sein. Vater und Brüder waren ihre Augen, und ihre Liebe ließ sie den Mangel des Augenlichts nicht fühlen. Niemals hatten sich die Söhne weiter aus den Sälen des Schlosses entfernt, als sich die Zweige des Baumes erstreckten, die Schwester noch weniger. Sie waren glücklich in dem Heim, in dem Lande ihrer Kindheit, in dem schönen, duftenden Baume der Sonne. Wie alle Kinder hörten sie gern erzählen, und der Vater erzählte ihnen vieles, was andere Kinder nicht verstanden haben würden. Aber sie waren ja auch so klug wie bei uns die alten Menschen. Er erklärte ihnen, was sie in den lebenden Bildern an den Wänden des Schlosses sahen, die Tätigkeit der Menschen und den Gang der Begebenheiten in allen Ländern der Erde. Und oft wünschten die Söhne, dass sie mit draußen wären und an allen den Großtaten teilnehmen könnten. Und der Vater sagte ihnen dann, dass es schwer und ungerecht in der Welt zuginge, dass es nicht ganz so wäre, wie sie es aus ihrer schönen Kinderwelt sahen. Er erzählte ihnen von dem Schönen, Wahren und Guten, sagte, dass diese 3 Dinge die Welt zusammenhielten und dass unter dem Drucke, den sie erlitten, sie zu einem Edelstein würden, klarer als das Wasser des Diamanten. Sein Glanz hätte Wert vor Gott. Er überstrahlte alles und wäre eigentlich das, was man den Stein des Weisen nenne. Er sagte ihnen auch, dass wie man durch die Schöpfung zur Erkenntnis Gottes käme, so käme man durch die Menschen zur Erkenntnis, dass es einen solchen Edelstein gäbe. Mehr könnte er ihnen nicht sagen. Mehr wüsste er nicht. Diese Erzählung wäre nun anderen Kindern zu schwer verständlich gewesen. Aber sie verstanden dieselbe und später verstehen die anderen sie auch. Sie fragten ihren Vater nach dem Schönen, Wahren und Guten und er erklärte es ihnen, sagte ihnen gar vieles, sagte auch, dass Gott, als er die Menschen aus Erde schuf, seinem Geschöpf 5 Küsse gegeben hätte. Feuerküsse, Herzensküsse, einige Gottesküsse und dass sie es sind, was wir die 5 Sinne nennen. Durch sie wird das Schöne, Wahre und Gute gesehen, empfunden und verstanden. Durch sie wird es geschätzt, beschirmt und gefördert. 5 Sinnestätigkeiten sind für Innen und Außen gegeben, sind Wurzel und Spitze, Körper und Geist. Darüber dachten die Kinder nun häufig nach. Das war in ihren Gedanken, Tag und Nacht. Da träumte dem Ältesten ein schöner Traum. Und seltsam genug, der zweite Bruder träumte ihn auch, und der dritte träumte ihn, und der vierte ebenfalls. Jedem von ihnen träumte dasselbe, träumte, er zöge in die weite Welt hinaus und fände den Stein des Weisen. Wie eine leuchtende Flamme strahlte er auf seiner Stirn, als er im Morgenröte auf seinem pfeilschnellen Pferde über die samtgrüne Wiese des heimatlichen Gartens in das väterliche Schloss zurückritt, und der Edelstein würfe ein so himmlisches Licht und einen solchen Glanz über die Blätter des Buches, dass sichtbar würde, was dort über das Leben jenseits des Grabes geschrieben stand. Der Schwester träumte nicht, in die weite Welt hinauszukommen. Das kam ihr nicht in den Sinn. Ihre Welt war das Haus ihres Vaters. »Ich reite in die weite Welt hinaus«, sagte der Älteste. »Ich muss erproben, wie es dort zugeht, und mich unter den Menschen umhertummeln. Nur das Gute und Wahre will ich. Mit ihnen will ich das Schöne verteidigen. Vieles soll anders werden, wenn ich dabei bin.« Ja, er dachte kühn und groß, wie wir alle daheim hinter dem Ofen denken, ehe wir in die Welt hinauskommen und Regen und Rauch und Dornengestrüpp kennenlernen. Die 5 Sinne waren bei ihm, wie bei seinen Brüdern, höchst vortrefflich. Aber ein Sinn übertraf alle übrigen an Stärke und Ausbildung. Bei dem Ältesten war es das Gesicht, das ihm hauptsächlich nützen sollte. Er hatte Augen für alle Zeiten, sagte er, Augen für alle Völker, Augen, die gleich gut in das Erdinnere, wo die verborgenen Schätze liegen, wie in die menschliche Brust sehen könnten, als wäre nur eine Scheibe davor. Das heißt, er sah mehr, als wir auf der Wange sehen können, die errötet und erbleicht, und in dem Auge, das weint und lacht. Hirsche und Antilopen folgten ihm bis an die westliche Grenze, und dann kamen die wilden Schwäne und flogen gen Nordwesten. Ihnen folgte er, und so war er draußen in der weiten Welt, fern von dem Lande seines Vaters, das sich erstreckt, östlich, an der Weltende. Na, wie er die Augen aufsperrte! Es gab viel zu sehen, und es ist doch etwas anderes, die Orte und Dinge selbst zu sehen, als nur die Bilder derselben, wenn sie auch noch so gut sind. Und sie waren außerordentlich gut daheim in dem Schlosse seines Vaters. Er war nah daran, im ersten Augenblick beide Augen zu verlieren, vor Erstaunen über all das Gewimmel, all den Fastnachtsschmuck, der sich ihm überall als das Schöne aufdrängte. Aber er verlor sie nicht, er hatte eine andere Bestimmung für sie. Gründlich und ehrlich wollte er in der Erkenntnis des Schönen, Wahren und Guten zu Werke gehen. Aber wie stand es damit? Er sah, wie oft das Hässliche den Preis erhielt, den das Schöne haben sollte, wie das Gute oft nicht bemerkt und die Mittelmäßigkeit belacht und nicht belächelt wurde. Die Menschen sahen auf den Namen und nicht auf den Wert. Sie sahen auf das Kleid und nicht auf die Person. Sie sahen auf den Beruf und nicht auf die Berufung. Das konnte nun nicht anders sein. »Ja, ich muss wohl ordentlich eingreifen«, dachte er, und er griff ein. Aber da er das Wahre suchte, kam der Teufel, welcher ein Vater der Lüge, ja, die Lüge selbst ist. Gern hätte er dem Seher sofort beide Augen ausgeschlagen, aber das ist zu grob. Der Teufel geht feiner zu Werke. Er ließ ihn das Wahre suchen, ließ ihn das Wahre und das Gute sehen. Aber wenn er es sah, so blies ihm der Teufel einen Splitter in die Augen, in beide Augen einen Splitter nach dem anderen. Das war nicht gut für das Gesicht, selbst nicht für das Beste. Und der Teufel blies den Splitter auf, dass er zu einem Balken wurde, und dann war es mit dem Sehen vorbei. Der Seher stand da wie ein blinder Mann, mitten in der weiten Welt, und konnte ihr nicht mehr trauen. Er gab seine guten Gedanken über die Welt und sich selbst auf, und wenn man die Welt und sich selbst aufgibt, ja, dann ist es mit einem vorbei. Vorbei, sangen die wilden Schwäne, die über das Meer gen Osten flogen. Und das waren keine guten Nachrichten für die daheim. Dem Seher ist es übel ergangen, sagte der zweite Bruder. Aber dem Hörer wird es besser ergehen. Der Gehörsinn war es, den er besonders geschärft hatte. Er konnte das Gras wachsen hören. So weit hatte er es gebracht. Er nahm herzlichen Abschied und ritt mit guten Fähigkeiten und Vorsätzen von dannen. Die Schwalben folgten ihm, und er folgte den Schwänen, und so war er fern von der Heimat, draußen in der weiten Welt. Man kann aber auch zu viel von einem guten Dinge haben. Davon sollte er sich bald überzeugen. Sein Gehör war zu fein. Er hörte das Gras wachsen. Aber deshalb hörte er auch jedes Menschen Herz in Freude und Schmerz schlagen. Es war ihm, als ob die ganze Welt eine große Uhrmacherwerkstätte wäre, wo alle Uhren tick-tack gingen und alle Turmuhren bim-bam schlugen. Nein, es war nicht zu ertragen. Aber er hielt die Ohren steif, solange er konnte. Doch zuletzt wurde all der Lärm und all das Geschrei für einen Menschen zu gewaltig. Es kamen Straßenjungen von 60 Jahren, das Alter tut es ja nicht, und schrien, aber dazu hätte man noch lächeln können. Allein nun kamen die Klatschereien, die durch alle Häuser, Gassen und Straßen bis auf die Landstraße hinaus zischelten. Lügen wurden laut und spielten die Herren, die Narrenschellen erklangen und wollten Kirchenglocken sein. Das wurde zu arg für den Hörer, und er steckte die Finger in beide Ohren. Aber auch jetzt noch hörte er den falschen Sang und schlimmen Klang, Geschwätz und Geklätsch, zäh verteidigte Behauptungen, die keinen sauren Hering wert waren, über die Zunge schwirren, so dass es in diesem trefflichen Umgange nur so knickte und knackte. Das war ein Schreien und Lärmen, ein Tosen und Krachen außen und innen. Gott behüte uns. Es war nicht auszuhalten. Es war zu laut. Er steckte die Finger tiefer in seine beiden Ohren, immer tiefer, und da sprang das Trommelfell. Nun hörte er nichts mehr. Nicht einmal das Schöne, Wahre und Gute. Und doch sollte das Gehör die Brücke zu seinen Gedanken sein. Er wurde still und misstrauisch, glaubte keinem, glaubte zuletzt sich selbst nicht mehr. Und das ist schlimm. Er würde den mächtigen Edelstein nicht finden und heimbringen. Und er gab das Suchen auf und sich selbst. Und das ist das Allerschlimmste. Die Vögel, die gen Osten flogen, verbreiteten die Kunde von seinem Unglück, bis sie das Schloss seines Vaters erreichte. Briefe kamen nicht an, es ging ja auch keine Post dahin. Nun will ich es versuchen, sagte der Dritte. Ich habe eine feine Nase. Und das war nicht gerade fein gesagt. Aber er sprach so, und man musste ihn nehmen, wie er war. Er war die gute Laune selbst und war ein Dichter. Er konnte singen, was er nicht sagen konnte. Vieles fiel ihm weit früher als anderen ein. »Ich rieche Lunte«, sagte er, und es war auch der Geruch, der im höchsten Grade bei ihm entwickelt war und dem er auch ein großes Gebiet im Reiche des Schönen einräumte. »Einer liebt den Apfelduft und ein anderer den Stallduft«, sagte er. »Jede Duftregion im Reiche des Schönen hat ihr Publikum. Einige fühlen sich heimisch in der Kneipenluft bei dem qualmenden Docht des Talglichtes, wo der Schnapsgestank sich mit schlechtem Tabaksrauch vermischt. Andere sitzen lieber in dem schwülen Jasminduft und reiben sich mit dem stärksten Nelkenöl ein, das man nur vertragen kann. Andere suchen die gesunde Seeluft, die frische Brise auf oder steigen auf die hohen Berge und sehen auf das geschäftige Tagesleben hinab. Ja, das sagte er. Es war, als ob er schon früher draußen in der Welt gewesen wäre, mit den Menschen gelebt und sie kennengelernt hätte. Aber er hatte diese Kenntnis aus sich selbst. Es war der Dichter in ihm, das Talent, das Gott ihm als ein Geschenk in die Wiege gelegt hatte. Ende von Der Stein des Weisen, Teil 1.